Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Wie schön, dass ihr dabei seid, meine hochverehrten Damen und Herren, geschätztes Publikum. Das hier wird eine Sendung, die sich ganz dem Anstande widmet und der Frage, was gutes Benehmen eigentlich mit dem Geschlecht zu tun hat. Wir sprechen über Anstand und Geschlecht um 1800 und in Verlängerung bis heute über die gegenderte Auffassung von formvollendetem Benehmen. Über den Umgang mit Menschen. So heißt das Buch, das Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge 1788 veröffentlicht hat. Meistens reden wir ja nur kurz von dem Knigge, wenn wir dieses Werk meinen und jeder weiß, was gemeint ist. Das musste er erst mal hinkriegen, eine Gattung derart zu prägen, dass sie untrennbar über Jahrhunderte hinweg mit deinem Namen verbunden bleibt. Die Freie Universität Berlin widmet diesem Werk eine ganze, überaus facettenreiche Ringvorlesung. Und aus der stammt auch der Vortrag von Lilli Tonga-Erk. Wenn wir Knigge lesen, wird klar, dass die Kommunikation der Geschlechter bestimmten historisch-kulturellen Skripten folgt. Wie sollte der Mann reden und auftreten? Wie sollte die Frau sprechen und sich verhalten? Anstatt sich, wie der Mann in Knigges über den Umgang mit Menschen, mit dem Ziel des Fortkommens in der Welt geltend machen zu wollen, soll die Frau im häuslichen Umkreis gefallen. Wenn ich heute Knigge lese, dann kann ich nicht anders, als mich zu fragen, wenn das die Regeln des 18. Jahrhunderts für den Umgang unter den Geschlechtern sind, was sind dann eigentlich die Regeln des 21. Jahrhunderts? Welchen Skripten folgen wir? Die Germanistin und Kulturwissenschaftlerin schaut sich an, wen der Knigge eigentlich meint, wenn er gleich zu Beginn seines Textes sagt, jeder Mensch muss sich in der Welt selbst geltend machen, und stellt fest, Mensch ist in diesem Falle gleich Mann. Aber in Über den Umgang mit Menschen findet sich immerhin ein Kapitel, das heißt Über den Umgang mit Frauenzimmern. Wie vom Mann mit diesen umzugehen sei und was sich hin wiederum für ein Frauenzimmer geziemt, das wird sie uns gleich schildern. Und auch, ob und wie diese Geschlechterrollen fortleben in anderen Werken oder in uns. Und ihr werdet staunen. Kurz zur Rednerin. Lilli Tonga-Erk ist akademische Rätin auf Zeit am Deutschen Seminar der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Bücher, die sie mit herausgegeben hat, heißen Einspruch. Reden von Frauen oder von schönen und anderen Geschlechtern, Schönheit in den Gender Studies. Rhetorik und Selbstinszenierung interessieren sie und dazu hat der Freiherr einiges beizutragen. Ihren Vortrag mit dem Titel Umgang mit Frauenzimmern, Anstand und Geschlecht um 1800 hat Lilli Tonga-Erk am 4. Dezember 2019 an der FU Berlin gehalten. Eingangs erklärt sie ihrem Publikum, wo es längs gehen soll. Ich möchte Ihnen heute meine Überlegungen zu Knigges Umgangslehre aus einer geschlechterdifferenzierten Perspektive vorstellen. Über den Umgang mit Menschen. Adolf Freiherr Knigges Titel verspricht ja im Grunde zweierlei. Zum einen, dass er eine Lehre des Umgangs vermittelt. Knigge selbst bestimmt die Kunst des zwischenmenschlichen Umgangs als, Zitat, die Kunst, sich bemerken, geltend, geachtet zu machen. Es geht also um den Umgang mit dem Ziel, Beachtung und Anerkennung zu finden. Zum anderen verspricht Knigges Titel ein Buch über den Umgang mit Menschen. Daraus könnte man ja schließen, dass es hier geschlechtsneutral darum geht, allen Menschen zu vermitteln, wie sie mit allen anderen Menschen umgehen sollten. Und tatsächlich rühmt sich Knigge, das erste Buch überhaupt verfasst zu haben, in dem Vorschriften zum Umgang mit, Zitat, allen Klassen von Menschen aufgeführt werden. Mit der Einbeziehung von bürgerlichen Kreisen in seine Umgangslehre schafft Knigge etwas genuin Neues, grenzt er sich doch von den allein auf den höfischen Umgang bezogenen Lehren der frühen Neuzeit ab. In anderer Hinsicht bleibt Knigge allerdings beim Altbewährten, denn seine Umgangslehre richtet sich allein an den Mann. Eigentlich müsste Knigges Buch also heißen Über den Umgang des bürgerlichen Mannes mit Menschen. Dieser Befund ist auf der einen Seite irritierend, schaut man sich die Rezeptionsgeschichte und die Aufmachung des Covers in jüngeren Jahren an. Die Reklamwände scheinen eher zu suggerieren, dass es sich um eine Kunst des Umgangs zwischen den Geschlechtern handelt. Auf der anderen Seite ist der Befund, dass allein der Mann im Zentrum von Knigges Unterweisung steht, wenig überraschend, da er schon seit der Antike im Fokus der Verhaltenslehren ist. Die berühmtesten europäischen Umgangslehren entwickeln männliche Verhaltensideale. Da ist der Vir Bonus, der gute männliche Redner in Ciceros Rhetoriklehre De Officiis oder der elegante, anmutige Cortegiano in Baldessare Castiglione's Buch vom Hofmann in der italienischen Renaissance. Es gibt den ehrliebenden Hofmann in Nicolas Farettes gleichnamigem Buch oder den klugen Strategen in Balthasar Gracians spanischem Handorakel oder Kunst der Weltklugheit. Alle diese Titel entwerfen Männerideale. Männer, die gut reden können, die je nach Zeit oder Funktion vor allem ehrenhaft, spritzig, klug oder höflich im geselligen Umgang auftreten. Männer, die sich in der politischen Welt des antiken Forums oder des adeligen Hofes beweisen wollen. Frauen kommen hier, wenn überhaupt, nur als Kommunikationspartnerinnen in Betracht, nicht jedoch als zu unterweisende Subjekte. Und genau so ist es auch bei Knigge. Auch Knigge weist nur den Mann an, wie er mit seinen Mitmenschen umgehen soll. Seine Gesprächspartner hingegen werden auf das Genaueste unterschieden nach dem jeweiligen hierarchischen Verhältnis, nach der beruflichen Funktion und dem sozialen Stand im Vergleich zum bürgerlichen Mann. Das Kriterium Geschlecht ist aber nur ein Differenzierungsmerkmal zwischen vielen. Zwischen Anweisungen zum Umgang unter Eheleuten, unter Freunden, zum Umgang zwischen Herr und Diener, Geber und Nehmer, Lehrer und Schüler, zum Umgang mit Fürsten, mit Vornehmen oder Geringeren, mit verschiedenen Ständen und Berufen, ja sogar mit Betrunkenen oder Tieren, findet sich auch ein kleines Kapitel über den Umgang mit Frauenzimmern. Dass der Mann mit Frauen anders umgehen sollte als mit Männern, dass der Mann mit der Frau auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren sollte und sie mit ihm, wird selbstverständlich vorausgesetzt. Was mich an Umgangslehren besonders interessiert, das sind solche geschlechtsspezifischen Kommunikations- und Verhaltensideale, um die es heute in meinem Vortrag gehen soll. Mit Kommunikationsideal, das ist ein Begriff von Karl-Heinz Göttert, meine ich den Entwurf eines Sollzustandes der Konversation in der bürgerlichen Gesellschaft. Wie sollte der Mann reden und auftreten? Wie sollte die Frau sprechen und sich verhalten? Ich sehe dabei die Umgangslehren in der Tradition der antiken Rhetorik. Beiden geht es darum, bei einem bestimmten Publikum Anerkennung und Zustimmung zu erwecken. Das heißt im rhetorischen Sinne, wirkungsorientiert zu kommunizieren. Sowohl die Rhetorik als auch die Umgangslehre sehen diese kommunikative Umgangsformen nicht als angeborenes Talent, sondern als eine erlernbare Kunst, als eine Ars an. Und bereits die antike Rhetorik formuliert, wie später die Anstandslehren, das Ideal eines Redners, der nicht nur gut reden, sondern auch gewinnend auftreten kann. Zu diesem gewinnenden Redeauftritt gehört die Stimmführung, die Körpersprache, Gestik und Mimik und die Kleidung. All das wird unter dem Stichwort der Actio verhandelt. Und die Actio muss wiederum dem sogenannten Decorum folgen, der Regel der Angemessenheit. Das sind die Konventionen, die Regeln, was für wen, wann, wo, vor wem und mit welchem Ziel angemessen und schicklich ist. Meine Grundannahme ist, dass das Angemessene weder ahistorisch noch geschlechtsneutral bestimmt werden kann. Warum ich das heute noch so interessant finde? Weil uns der Rückblick ins 18. Jahrhundert zeigt, dass das Auftreten und die Redeweise von Männern und Frauen historisch veränderlichen Regeln folgt. Das, was Knigge über die Kommunikation von Männern und Frauen schreibt, unterscheidet sich sehr von der Art und Weise, wie wir heute miteinander sprechen. Wie Männer und Frauen reden, kann also nicht biologisch vorbestimmt sein. Wenn wir Knigge lesen, wird vielmehr klar, dass die Kommunikation der Geschlechter bestimmten historisch-kulturellen Skripten folgt. Diese Vorgaben sind selten ausbuchstabiert. Wir halten uns unbewusst daran, ohne sie benennen zu können. Anstandslehren machen diese unbewussten Regeln allerdings explizit. Wenn ich heute Knigge lese, dann kann ich nicht anders, als mich zu fragen, wenn das die Regeln des 18. Jahrhunderts für den Umgang unter den Geschlechtern sind, was sind dann eigentlich die Regeln des 21. Jahrhunderts? Welchen Skripten folgen wir? Steckt da noch etwas drin von Knigges Anweisungen, die ja bekanntlich eine unglaublich wirkmächtige Karriere erfahren haben? Und wenn ja, was? Im folgenden Vortrag gehe ich der Frage nach, welche Besonderheiten Knigges Text für den Umgang mit Frauenzimmern festhält und welches Wissen Knigge über die Kommunikationsideale von Frauen und Männern vermittelt. Während sich Knigge noch allein an den bürgerlichen Mann richtet, erscheinen bereits kurz darauf ganz viele Anstandslehren für beide Geschlechter. Ich werde zeigen, wie Frauen in diesen Anstandslehren um 1800 ein anderes Kommunikationsziel zugeschrieben wird. Anstatt sich, wie der Mann in Knigges über den Umgang mit Menschen, mit dem Ziel des Fortkommens in der Welt geltend machen zu wollen, soll die Frau im häuslichen Umkreis Gefallen erwecken. Diese Festschreibung auf Selbstbehauptung und Geltung für den Mann und Gefallen und Bescheidenheit für die Frau hat weitreichende Konsequenzen für die ideale Art des Auftretens, ebenso wie für die Wahrnehmung von Männern und Frauen. Damit wird nicht zuletzt eine bestimmte Geschlechterordnung im täglichen Umgang eingeübt, wiederholt und aufgeführt. Zum Abschluss möchte ich ganz kurz die Frage anreißen, ob diese geschlechtsdifferenzierten Kommunikationsideale des 18. und frühen 19. Jahrhunderts noch der Gegenwart ihre Spuren eingeprägt haben. Kommen wir also zurück zu Knigge. Was will über den Umgang mit Menschen dem Mann eigentlich vermitteln? Am Anfang des Buches steht die Schilderung eines Problems. Der beste Mann findet oftmals keine gesellschaftliche Anerkennung, wird übersehen oder verkannt. Wir sehen, so beginnt das Buch, kluge Männer Fehler im Auftreten begehen. Wir sehen, wiederholt der Text, jeweils zu Beginn der nächsten 5 Sätze, wie diese Männer keine gesellschaftliche Bestätigung erfahren. Kurz schließt diese geballte Demonstration visueller Evidenz. Wir werden täglich gewahr, dass die klügsten und gelehrtesten Männer unglücklich genug sind, durch den Mangel einer gewissen Gewandtheit zurückgesetzt zu bleiben und dass die geistreichsten von der Natur mit allen inneren und äußeren Vorzügen beschenkt, oft am wenigsten zu gefallen, zu glänzen verstehen. Zu den inneren Qualitäten des Bürgers muss auch ein äußeres, sichtbares Auftreten hinzukommen. Allen Anstandslehren geht es um die Differenz von innerem und äußerem Menschen. Es zählt nicht nur, was man innerlich ist, sondern was man der Gesellschaft äußerlich zu sehen gibt. Der aufklärerische Aufruf, sich selbst zu bilden, erstreckt sich nicht nur auf den Erwerb von Wissen, sondern ebenso auf die Einübung eines angemessenen körperlichen Auftretens als Bürger. Die Bedeutsamkeit einer solchen Bildung des Äußeren für die Konstitution des bürgerlichen Mannes offenbart sich paradigmatisch in einer Anekdote aus Gottfried Emanuel Wenzels Anstandslehre mit dem wunderbaren Titel »Der Mann von Welt« oder »Grundsätze und Regeln des Anstandes, der Grazie, der feinen Lebensart und der wahren Höflichkeit«, erstmalig 1801 erschienen. Wenzel schreibt, »Ich habe einen jungen Mann gekannt, der mit der Bildung seines Herzens und Verstandes auch zugleich die Bildung seines Äußeren vereinigte. Oft, wenn er allein war, stellte er die Stühle in seinem Zimmer so, als wenn er Gesellschaft hätte, ging in ein Nebengemach, trat mit dem Hute in der Hand herein, machte eine Verbeugung gegen die Stühle, sprach mit ihnen, unterhielt sie, sagte ihnen Höflichkeiten und empfahl sich denselben. Ein ihm gegenüberwohnender Bürger sah mehrmalen diesen Übungen des jungen Mannes zu und war sehr geneigt, denselben für verrückt zu halten. Er konnte nicht begreifen, wie ein vernünftiger Mensch solche Possen treiben könne. Der junge Herr ist ein Narr, sagte er, darauf lebe und sterbe ich. Ich unterrichtete hievon meinen Freund, der nun, um seinem Nachbarn keine Ärgernis mehr zu geben, die Fenstervorhänge zuzog, seine Übungen fortsetzte und der liebenswürdigste Gesellschafter wurde. Zur bürgerlichen Bildung gehört im späten 18. Jahrhundert auch die äußere, das heißt körperliche Bildung. Eine formvollendete Haltung, Gestik, Mimik und Stimmführung sind von herausragender Bedeutung für die bürgerliche Selbstdarstellung in der Gesellschaft. Mit Stühlen zu sprechen ist deshalb keineswegs närrisch. Nur sollte es hinter verschlossenen Gardinen stattfinden. Gerade das Theatralische an diesem Übungsprozess, die wiederholte Probe auf der Wohnzimmerbühne mit Requisiten und einem versteckten Zuschauer, muss verborgen werden, damit der junge Mann in der Gesellschaft vollkommen natürlich erscheinen kann. Die Anekdote erzählt davon, was öffentlich gezeigt werden darf, der vollendete Redner, und was dagegen nicht gezeigt werden darf. Das ist der Weg dahin. Das Herstellungsverfahren des vollendeten Mannes von Welt des idealen geselligen Redners. Und dieses Herstellungsverfahren leiten Anstandslehren an. Sich als jemand für jemand darzustellen, das kann man als rhetorische, weil wirkungsorientierte Selbstinszenierung beschreiben, in der es nicht vornehmlich darum geht, ein Publikum von einer Sache zu überzeugen, sondern eben von sich selbst. Vor diesem Hintergrund wird auch Adolf Freiherr Knigges Umgangslehre als Anleitung zur rhetorischen, wirkungsorientierten Persönlichkeitsdarstellung lesbar. Die Kunst des Umgangs mit Menschen ist die Kunst, so Knigge, sich bemerken, geltend beachtet zu machen. Und die brauchen eben solche Personen, die wahrlich allen guten Willen und treue Rechtschaffenheit mit mannigfaltigen, recht vorzüglichen Eigenschaften und dem eifrigen Bestreben, in der Welt vorzukommen, eigenes und fremdes Glück zu bauen, verbinden und die dennoch mit diesem allen verkannt und übersehen werden und zu gar nichts gelangen. Es geht darum, wie man im wörtlichen wie übertragenen Sinne Ansehen gewinnt, wie man in der Welt fortkommt. Doch die Kunst, sich als etwas darzustellen, birgt zugleich die Gefahr des Vorwurfs der Verstellung. Der gleich zu Beginn prominent diskutierte Satz, jeder Mensch gilt in der Welt nur so viel, als er sich selbst geltend macht, trifft daher einerseits das zentrale Anliegen der Kniggeschen Umgangslehre. Andererseits verwahrt sich dieser davor, das Motto als Freifahrtschein für Angeber und Betrüger zu verstehen. Der redliche Bürger soll sich nicht glänzender zeigen, als er ist. Aber er soll sich seinem Publikum von seiner glänzenden Seite zeigen. Die Umgangslehre stellt sich in den Dienst eines männlichen Bürgers, dessen Selbstentwurf auf einem enormen Geltungsdrang und dem Ziel eines gesellschaftlichen und geschäftlichen Aufstiegs basiert. Daher konnte über den Umgang mit Menschen auch durch die Zeiten als Karriereratgeber gelesen werden. Das Publikum, die Gesellschaft, wird nicht als wohlwollend, sondern allzu oft als lästerhaft, aufgeblasen, dumm, selbstverliebt, geschwätzig und oberflächlich dargestellt. Um dieses Publikum für sein eigenes Fortkommen zu gewinnen, bedarf der Bürger einer gewissen Geschmeidigkeit, Geselligkeit, Nachgiebigkeit, Duldung, zu rechter Zeit Verleugnung, Gewalt über heftige Leidenschaften, Wachsamkeit auf sich selber und Heiterkeit. Es ist diese geschmeidige Anpassung an jedwede Gesellschaft, nicht etwa das von Rousseau und den moralischen Wochenschriften propagierte Kommunikationsideal der Authentizität und Natürlichkeit, die als förderlich für die Karriere beschrieben wird. Die geforderte Anpassung erscheint, indem sie in einen Gegensatz zu sklavischer Unterwerfung oder gänzlicher Selbstverleugnung gesetzt wird, zugleich vereinbar mit der Aufforderung zu Redlichkeit und Wahrhaftigkeit. Zeige dich also mit einem gewissen bescheidenen Bewusstsein innerer Würde und vor allen Dingen mit dem auf deiner Stirn strahlenden Bewusstsein der Wahrheit und Redlichkeit. Auf diese Aporien in Knigges Umgangsmodell, das zwischen Schein und Sein, zwischen Notwendigkeit pluraler Interaktionsstile und der Forderung nach unbedingter Identität, zwischen adeliger Klugheitstaktik und bürgerlicher Offenheit schwankt, wurde in der Forschung bereits mehrfach hingewiesen. Das eine Umgangslehre, die zeigt, wie eine gewisse Selbstinszenierung einen beruflichen und gesellschaftlichen Aufstieg ermöglicht, nicht geschlechtsneutral sein kann, sondern ein spezifisch männliches Umgangsmodell entwirft, liegt nahe. Denn eine Karriere im beruflichen Sinn steht der Bürgerin nicht offen. Daher richtet sich Knigge eben auch ausschließlich an ein männliches Subjekt. Die Frau kommt nur als Gesprächspartnerin des Mannes in den Blick, sie wird nicht eigens als zu unterweisendes Subjekt angesprochen. In einem separaten Absatz wirft Knigge die Frage auf, inwiefern die behandelten Regeln auch Gültigkeit für Frauen besäßen. Viele Vorschriften, meint er, müssten dann doch teilslich übergangen werden, teils modifiziert und teils an eine andere Stelle gesetzt werden. Es passt also nicht für Frauen. Knigge macht deutlich, dass für Frauen und Männer nicht die gleichen Umgangsregeln gelten. Dies liegt, pointiert gesagt, daran, dass der Mann in der Welt fortkommen will und die Frau zu Hause bleiben soll. Jedes Geschlecht hat nämlich seinen, Zitat, angewiesenen Wirkungskreis, so Knigge. Es geht selten gut im Hause, wenn die Gattin für ihren Gatten die Berichte ad serenissimum entwerfen und er dagegen, wenn Fremde eingeladen sind, die Kapaunen braten, Cremen machen und die Töchter ankleiden helfen muss. Das Zitat wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Stattdessen zementiert Knigge das polare Geschlechtermodell des 18. Jahrhunderts. Ihre, also die weibliche Existenz, schränkt sich ein auf den häuslichen Zirkel, da hingegen des Mannes Lage ihn eigentlich fester an den Staat, an die große bürgerliche Gesellschaft knüpft. Das Ziel, auf andere zu wirken, erfordert je nach häuslichem oder öffentlichem Wirkungskreis unterschiedliche rhetorische Tugenden für die Geschlechter. Dieser Gegenüberstellung von Öffentlichkeit und Häuslichkeit liegt jedoch keine Vorstellung zugrunde, die das Haus als heimelige Keimzelle der Familie, als einen von beruflichen Kämpfen und von der Forderung nach Verstellung befreiten Rückzugsort imaginieren würde, in dem Natürlichkeit und Offenheit herrschen können. Es wäre ein Trugschluss anzunehmen, dass die Frau in einem scheinbar machtfreien privaten Bereich weniger Umgangsregeln oder die gleichen Regeln weniger genau zu befolgen hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Erstaunlicherweise betont Knigge, dass Frauen, Zitat, viel mehr vom äußeren Rufe abhängen als der Mann. Während der Sinn von Umgangsregeln gerade darin besteht, dem Mann Geltung zu verschaffen, um sein eigenes berufliches und gesellschaftliches Fortkommen zu sichern, gilt das Gleiche, eben der Wunsch, sich Geltung zu verschaffen, für eine Frau als unpassend. Das zeigt sich in Knigges Exkurs über gelehrte Frauen. Die gelehrte Frau ist eine Literatur und Kunst des späten 18. Jahrhunderts geläufiger Topos. Ein Schreckbild, wie die Illustration von Johann Heinrich Ramberg zeigt. In der Mitte brütet die gelehrte Frau über ihren Schriften. Die Requisiten weisen sie als vielseitige Wissenschaftlerin aus. Ein Musikinstrument, eine antike Vase und Präparate können sie sehen. Die werden ergänzt über Lexika und Schriften über etruskische Kunst. Doch um sie herum versinkt ihr Haushalt im Chaos. Die Mäuse wuseln auf dem Boden, Spinnen weben in den Zimmerecken. Drei unbetreute, halbnackte Kinder machen Unsinn und der beklagenswert hagere Ehemann muss sich im Hintergrund selbst sein Süppchen wärmen, während ein Dieb unbemerkt die Kostbarkeiten aus dem Schrank klaut. Auch Knigge malt eher eine Karikatur der gelehrten Frau, anstatt Ratschläge für den Umgang mit ihr zu erteilen. Fieberfrost, so Knigge, verursachten gelehrte Frauenzimmer ihm. Unter den 40 bis 50 deutschen Schriftstellerinnen, die Knigge bekannt sind, gäbe es kaum sechs, die zugleich als Genies gelten könnten, liebenswürdige, edle Frauen seien und ihre häuslichen Pflichten nicht vernachlässigten. Knigges Argument lautet nicht, dass es keine weibliche Gelehrsamkeit geben kann. Es gibt sie. Sondern dass neben einer Minderheit von kaum sechs genialen Frauen ein Haufen von mittelmäßigen, pseudogelehrten Frauen mit unnatürlichen Geltungsansprüchen ohne hinreichende Kenntnisse von Dingen rede, die in einen von Natur aus männlichen Zuständigkeitsbereich fielen. Knigge sieht zwar den Einwand voraus, dass es wohl auch einen Haufen mittelmäßiger männlicher Literaten und Wissenschaftler gebe, sieht diese aber entschuldet durch deren nachvollziehbare, Zitat, Begierde nach Ruhm und Gewinn. Eben diese Entschuldigung gilt nicht für die Frau. Gelehrte Frauen betreten nämlich eine Laufbahn, welche weder die Natur noch die bürgerliche Verfassung ihnen angewiesen hat. Ich tadle nicht, dass ein Frauenzimmer ihre Schreibart und ihre mündliche Unterredung durch einiges Studium und durch keusch gewählte Lektüre zu verfeinern suche, dass sie sich bemühe, nicht ganz ohne wissenschaftliche Kenntnisse zu sein. Aber sie soll kein Handwerk aus der Literatur machen. Sie soll nicht umherschweifen in allen Teilen der Gelehrsamkeit. Es erregt wahrlich, wo nicht Ekel, doch Mitleiden, wenn man hört, wie solche armen Geschöpfe sich erkühnen, über die wichtigsten Gegenstände, die Jahrhunderte hindurch der Vorwurf der mühsamsten Nachforschungen großer Männer gewesen sind und von denen diese dennoch mit Bescheidenheit behauptet haben, sie sähen nicht ganz klar darin, wenn man hört, wie ein eitles Weib darüber am Tee- oder Nachttische in den entscheidendsten Ausdrücken Macht, Sprüche wagt, indes sie kaum eine klare Vorstellung von der Materie hat, wovon die Rede ist. Eine Wissenschaftlerin, die ihren naturgegebenen häuslichen Tätigkeitsbereich vernachlässige, die sich wohl gar berechtigt glaube, Zitat, das Joch der männlichen Herrschaft abzuschütteln, erregt Knigges Abscheu. Geltung, Ruhm und Gewinn werden der öffentlichen Sphäre zugerechnet und bleiben männlich konnotiert. Es ist nicht nur der Frau zugeschriebene soziale Ort, das Haus, der einen weiblichen Geltungsdrang unnötig werden lässt, sondern Knigges Umgangslehre arbeitet daran, der Frau aufgrund ihres vermeintlichen Geschlechtscharakters jeglichen Wunsch wie Anspruch auf Geltung abzusprechen und ahndet Zuwiderhandlungen mit persönlicher Abneigung, ja Ekel, sowie gesellschaftlichem Ausschluss. Knigge will daher auch nicht die Frau unterrichten, wie sie sich geltend machen kann. Das war ja seine Definition des Umgangs, sondern den Mann. Und der muss jetzt hin und wieder mit Frauen sprechen. Und damit kommen wir zum Kapitel über den Umgang mit Frauenzimmern. Die meisten Frauenzimmer, schreibt Knigge, wollen ohne Unterlass angenehm unterhalten sein. Und dies nicht ohne Abwertung, denn der angenehme Gesellschafter ist ihnen oft mehr wert als der würdige, verdienstvolle Mann, von dessen Lippen Weisheit strömt, wenn er redet, der aber lieber schweigen als leere Worte sprechen mag. Während die gehaltvolle, rationale Rede männlich konnotiert wird, ist die sinnlose, leere, geschwätzige Rede weiblich konnotiert. Doch der Mann muss sich anpassen und wird von Knigge für eine harmonische, angenehme, unterhaltende Gesprächsführung verantwortlich gemacht. Die Art der Gesprächsführung, die Knigge und vor ihm die höfischen Anstandslehren als für den Mann angemessen entwerfen, ist eine, so viel darf vorweggenommen werden, die ab dem 19. Jahrhundert und zum Teil bis heute weiblich markiert wird. Bei Knigge soll der Mann nämlich Gespräche fördern, mehr zuhören und fragen als sprechen, sich selbst kurz fassen, andere zu Wort kommen lassen, die Themen seines Gesprächs grundsätzlich nach den Interessen anderer ausrichten, auch Langwieriges und Langweiliges mit interessierter Miene verfolgen, Widerspruch gelassen ertragen, den Gesprächspartner oder die Partnerin grundsätzlich loben und bestätigen, sich vor Klatsch und Geschwätzigkeit hüten, Bescheidenheit zeigen, indem er weniger selbst glänzen als andere zum Glänzen bringen will. Gerade die Metapher des Glanzes macht die Problematik dieser strategischen Gesprächsführung deutlich. Denn einerseits steht die Gesprächsführung ja im Dienst der Kunst des Umgangs, der Lehre zu gefallen und zu glänzen. Zugleich geht diese Lehre davon aus, dass jeder Redner gerne glänzen möchte. Sich also der Glanz in einer Gesprächssituation auf alle Gesprächspartner verteilen muss. Anders als in der römischen Rhetorik auf den römischen Rostra, wo ein Redner einem großen Publikum frontal gegenübersteht, also als Einziger glänzen soll. In der Konversation darf und soll der Redner für sich in Anspruch nehmen, ein bisschen zu glänzen und muss zugleich darauf achten, andere nicht zu überstrahlen und so zu verdunkeln, wie es in der Metaphorik der späteren Anstandslehren heißt. Ein Redner, der zu sehr glänzt, der sich mit anderen Worten zum alleinigen Mittelpunkt einer Gesellschaft macht, wird generell verurteilt. Frauen, meint Knigge jetzt zu erkennen, wollten aber noch mehr als Männer glänzen. Und er gesteht ihnen dies auch leicht herablassend zu. Wenn man übrigens die Kunst versteht, ihnen, also den Frauen, Gelegenheit zu geben, zu glänzen, so bedarf man weiter keiner Unterhaltung und man wird ihnen gewiss nicht unangenehm sein. Ist das nicht bei allen Menschen mehr oder weniger der Fall? Gewiss. Doch bei Weibern öfter, weil man wohl ohne Sünde ein wenig mehr Eitelkeit auf Rechnung ihres Geschlechts schreiben, als dem unsrigen Schuld geben darf. Diese graduelle Abgrenzung des Mannes zur Frau markiert Letztere als eine, die sich durch ein zu viel, durch ein Abweichen vom idealen, mittleren und das heißt auch männlichen Weg auszeichnet. Am liebsten sprechen die an oberflächlicher Unterhaltung interessierten Frauen über sich selbst, hörten ihr eigenes Lob, wollten selber glänzen. Frauen seien eitel, launisch, neugierig und dies alles, das ist wichtig, in höherem Maße als Männer. Zudem verstellten sie sich von Natur aus, denn sie besitzen, so Knigge, Zitat, in viel höherem Grade als wir Männer die Gabe, ihre wahren Gesinnungen und Empfindungen zu verbergen. Um Frauen zu gefallen, müsse der Mann, und das ist durchaus überraschend, sich an eine weibliche Redeweise annähern, ohne jedoch die Grenzen der Männlichkeit zu überschreiten. Es gäbe eine bestimmte, frauengefällige Art des Umgangs, an die sich Knigge mit äußerster Vorsicht annähert, indem er immer wieder versucht, das Maß der Mitte zu bestimmen zwischen männlich und weiblich konnotierten Eigenschaften. Es gibt aber eine Art, mit Frauenzimmern umzugehen, die nur von ihnen selbst erlernt werden kann. Ein kleiner Anstrich von weiblicher Sanftmut, die aber ja nicht in unmännliche Schwäche übergehen darf. kleine, feine Gefälligkeiten ohne Aufsehen zu erregen, Aufmerksamkeiten ohne Gegenansprüche, Vertrautheit ohne Vertraulichkeit, sanfte Schwermut ohne Langeweile, romanhafter Sprung, der nicht in Abenteuerlust abgleitet, Bescheidenheit ohne Schüchternheit, Lebhaftigkeit ohne stürmisches Drängen. Bei aller Angleichung der männlichen an die weiblichen Redeweise wird eine Grenze zwischen den Geschlechtern nicht überschritten, sondern im Gegenteil deren dichotomische Verfassung bestätigt, die vor allem über die Gegenüberstellung von Stärke und Schwäche markiert wird. Die weiblich konnotierte Sanftmut darf zwar auch der Mann im Umgang zeigen, nicht jedoch zusammen mit Schwäche, die ihn geschlechtlich uneindeutig und hierarchisch unterlegen erscheinen ließe. Wie in den antiken Rhetoriken funktioniert die Normierung des Umgangs auch bei Knigge über die Darstellung dessen, was ausgegrenzt werden muss, weil es gerade nicht dem Ideal entspricht. So zum Beispiel widerwillen erregende, Zitat, äußerst schwächliche, gebrechliche Männer. Knigges Argumentation beruft sich auf die Natur, weil auch die selbstständigsten und stärksten Frauen bei Männern natürlicherweise Schutz suchten, riefen schwächliche Männer bei Frauen Widerwillen hervor. Die Hierarchie der Geschlechter wird mit dieser Argumentationsweise natürlich im täglichen Umgang eingeübt, wiederholt und aufgeführt. Knigge kann jetzt aber nicht über seine alltägliche eigene Beobachtung hinweggehen, dass es sich bei Frauen um Subjekte handelt, die nicht unter einer einheitlichen weiblichen Natur zu subsumieren sind. Zudem, so scheint Knigge zu beobachten, ist die Frau ebenso der Selbstdarstellung zugeneigt wie der Mann. Nicht ohne den Gestus der Herablassung stellt Knigge, der Experte für männliche Selbstdarstellung, fest, dass auch die Frau über ein eigenes Selbstbild verfügt, das sie aufführen und im Blick des Gegenübers bestätigt sehen will. Frauen kommen als Subjekte in den Blick, die sich als etwas zeigen wollen und dafür der externen Bestätigung bedürfen. Frauenzimmer haben zuweilen sonderbare Grillen. Man weiß nicht immer, wie sie sich vorstellen, dass sie aussehen, wie sie gern aussehen möchten. Die eine affektiert Simplizität, Unschuld, Naivität. Die andere macht Anspruch an hohe Grazie, Adel und Würde in Gang und Gebärde. Die eine sähe es gern, wenn man sagte, ihr Gesicht verrate so viel Sanftmut. Eine andere möchte männlich, klug, entschlossen, geistvoll, erhaben aussehen. Diese möchte mit ihren Blicken zu Boden stürzen können, jene mit ihren Augen alle Herzen wie Butter zerfließen machen. Die eine will ein gesundes und frisches, die andere will ein kränkliches und leidendes Aussehen haben. Das sind nun kleine, unschädliche Schwachheiten, nach denen man sich wohl richten kann. Knigges Beobachtung lässt tatsächlich eine bemerkenswerte Bandbreite weiblicher Identitätsangebote zwischen Aufklärung und Empfindsamkeit, Adel und Bürgerlichkeit, Männlichkeit und Weiblichkeit um 1800 erkennbar werden. Sie lässt durchblicken, dass nicht nur das männliche bürgerliche Subjekt in dieser viel zitierten Umbruchphase am Ende des 18. Jahrhunderts vor der Aufgabe steht, sich in der Praxis von Geschlecht und Stand seiner selbst zu versichern. Vielmehr macht der Text deutlich, wie Frauen sich in einem bewussten Akt des Selbstentwurfs ein gewisses äußeres Ansehen zu geben suchen, wie sie durch ihr Auftreten als etwas erscheinen wollen. Der Prozess der performativen Herstellung von Identität wird sichtbar. Knigges Beobachtung und die Aufforderung, sich nach den Grillen weiblicher Selbstinszenierung zu richten, liest sich wie eine Spielanleitung. Die Frau stellt sich als etwas dar, der Mann erkennt ihre Kunst, lässt sich dieses Erkennen aber nicht anmerken. Er spielt mit, indem er ihre Darstellung anerkennt und sie dafür lobt. Die Herablassung, mit der Knigge dieses Spiel beobachtet, deckt sich nicht mit der Emphase, die er für männliche Strategien der Selbstdarstellung aufbringt. Dies mag auch daran liegen, dass ihm die Frau als habituell verstellt gilt, während Knigge für den Mann, trotz und neben allen Strategien im Umgang, Redlichkeit und Wahrhaftigkeit fordert. Während Adolf Freiherr Knigges über den Umgang mit Menschen noch den bürgerlichen Mann adressiert und nur eine gesonderte Anleitung zur Konversation des Mannes mit der Frau gibt, richtet sich die Menge der Anstandsratgeber ab 1800 explizit an die bürgerliche Frau. Johann Christian Siede verfasst 1797 zwei selbstständige Anstandslehren für Männer und für Frauen. Versuch eines Leitfadens für Anstand, Solidität, Würde und männliche Schönheit der aufwachsenden männlichen Jugend geweiht, sowie Versuch eines Leitfadens für Anstand, Solidität, Reiz, Grazie und weibliche Schönheit der aufblühenden weiblichen Jugend geweiht. Professor Gottfried Emanuel Wenzels, der Mann von Welt oder Grundsätze und Regeln des Anstandes, erstmalig 1801 erschienen, in über 15 Neuauflagen durch das gesamte 19. Jahrhundert wieder aufgelegt, entwirft ein explizit männliches Anstandsmodell und richtet sich in einem Supplement an das Frauenzimmer von Lebensart. Und Amalie, Gräfin von Wallenburgs Anstandslehre für das weibliche Geschlecht oder Mütterlicher Rat für meine Julie über den sittlichen und körperlichen Anstand von 1824 setzt den körperlichen Anstand für die Frau zentral. Gemein ist allen genannten Anstandslehren neben der verstärkten Inblicknahme der Geschlechterdifferenz, dass es nun gänzlich um das Äußere des Menschen geht. Und dieses wird zunächst visuell wahrgenommen. Anders als bei Knigge, der Vermittlung moralischer Eigenschaften und der Art der Gesprächsführung einen höheren Rang als der Ausführung einzelner Gesten und Mienen eingeräumt hat, tritt hier die visuelle Selbstdarstellung vollständig in den Vordergrund. Die Miene und der Blick, die Bewegung und Haltung des Körpers, die Sprache, Aussprache und Stimmführung sowie Kleidung, diese angemessene Körpersprache, welche die antike Rhetorik als Actio verhandelt hat, wird nun als äußerer Anstand oder körperlicher Anstand bezeichnet. Der Begriff Anstand hat also eine körperliche Bedeutung, anders als wir den Begriff heute benutzen, wenn wir zum Beispiel vom Aufstand der Anständigen sprechen. Neben dem körperlichen Anstand geht es in den Anstandslehren um Gesundheits- und Schönheitsregeln, um Verhaltensregeln zu Tisch, in Gesellschaften, bei Visiten, im Umgang mit Höhergestellten sowie Regeln zur geschmackvollen Einrichtung der Wohnung. Die ergänzen das Themenspektrum. Das Ziel der Anstandslehren ist die Vermittlung der Kunst, eben mit Anstand und Grazie vor anderen zu erscheinen und dies in allen Bewegungen und Handlungen, Mienen, Gebärden, Sprache, Stellung, Blicke, Händehaltung und Gang mit einem Worte in seinem ganzen Tun und Lassen zu zeigen. Zugrunde liegt die Vorstellung eines argusäugigen gesellschaftlichen Publikums, das jede Bewegung, jede Geste, jede Miene als Zeichen beobachtet und danach den Menschen beurteilt. In Gesellschaften sind die Augen aller auf uns gerichtet. Man setzt sich der Beurteilung jedes einzelnen Mitgliedes aus. Wie notwendig ist es daher, hier so zu erscheinen und sich so zu benehmen, dass man nicht missfalle, schreibt Wenzel in Der Mann von Welt. Die Konversationskunst wird ganz in den Dienst einer rhetorischen Wirkungsabsicht auf ein urteilsfreudiges Publikum gestellt, die vor allem ästhetisch eingelöst werden soll. Allerdings, so werde ich zeigen, lässt sich hier in zunehmendem Maße eine geschlechtliche Differenzierung erkennen. Während diese Ästhetisierung der Actio zwar für beide Geschlechter gilt, soll der Mann vornehmlich Anstand zeigen, um sich geltend zu machen, und die Frau, um zu gefallen. Und diese Differenzierung ist im Vergleich zu Knigge neu und kann im Hinblick auf ihre Wirkmächtigkeit bis in das 20. Jahrhundert kaum genug betont werden. Was die Anstandsbücher also in den Blick nehmen, sind Techniken der äußerlichen Selbstdarstellung. Die Trennung zwischen einem äußeren und einem inneren Menschen schlägt sich in der Unterscheidung von körperlichem und sittlichem Anstand nieder. Als Ideal wird ein Mensch beschrieben, der innere Vollkommenheit mit äußerer Vervollkommnung vereinigt, der eine schöne Seele mit einem schönen körperlichen Auftreten verbindet. Der innere Mensch interessiert die Anstandsbücher aber kaum. Seine Ausbildung wird zwar ständig gefordert, aber sie wird sehr kurz abgehandelt und anderen Ethiken, anderen Lehren überlassen. Es ist den Anstandslehren schlicht eine Grundvoraussetzung, dass der innere Mensch über bürgerliche Tugenden, Herzensbildung, Verstand und gewisse Kenntnisse verfügt. Die eigentliche Frage, die die Anstandsbücher verfolgen, ist hingegen, wie eben dieser innere Mensch äußerlich sichtbar zu machen ist. Denn sittlicher innerer Anstand ist unsichtbar und bleibt, wie die häufige Metapher des ungeschliffenen Edelsteins zeigen soll, oft verkannt. Ins Innere des Menschen können wir nicht schauen, sagt Amalie von Wallenburg. Öffentlich beurteilt werde das Innere jedoch nach den sichtbaren Äußerungen, woraus folge, dass dem körperlichen Anstand die größte Aufmerksamkeit zukomme. Entscheidend ist letztlich der Beifall des Publikums. Wenn das Publikum am Äußeren sehen kann, dass das Innere anständig scheint, dann gilt der sittliche Anstand als bewiesen. Die körperliche Actio wird zur Evidenz der moralischen Sittlichkeit und des Verstandes. Ebenfalls neu an dieser Konzentration auf den körperlichen Anstand ist die Begründung, dass das Äußere nun einmal das Erste sei, das von der Gesellschaft wahrgenommen werde. Das Äußere ist unstreitig das Erste, worauf gesehen wird, worauf die Blicke der meisten Menschen zuerst fallen, heißt es hier. Ein solches Primat des Sichtbaren ist in der antiken Rhetorik nicht angelegt. Ebenso wenig ist die Geschwindigkeit der Beurteilung aus der antiken Rhetorik bekannt, die zwar auch eine besondere Relevanz der Captatio Benevolentiae, das ist die Gewinnung des Wohlwollens am Anfang einer Rede, kennt, aber genauso sich darum kümmert, dass dieses Wohlwollen die Aufmerksamkeit durch den Vortrag hinweg bis zum Ende der Rede erhalten bleibt. Die Betonung des allerersten visuellen Eindrucks in den Anstandslehren ist bemerkenswert und bezieht sich sowohl auf die Seite des Publikums, das sich sofort von dem Redner oder der Rednerin ein Bild macht, als eben auch auf den Redner oder die Rednerin, die sich sofort als etwas, und das heißt eben als sittlich und als auch in einer bestimmten Geschlechtsidentität gefestigt, zeigen muss. Diese visuelle Beurteilung scheint sich, offenbar geübt durch einen physiognomischen und ästhetischen Blick, im 18. Jahrhundert massiv beschleunigt zu haben. Im Allgemeinen nimmt uns die Welt so, wie wir uns ihr von außen zeigen. Es ist daher unsere Pflicht, uns so darzustellen, dass sie Wohlgefallen an uns beim ersten Blicke finde und uns der Mühe wert halte, zu untersuchen, wie wir auch von innen beschaffen sind. Dazu kommt noch, dass sich sogar in vielen Stücken der innere Mensch durch den Äußeren verrät. Den ordentlichen, geschickten, gebildeten Mann, die verständige, sanfte, gesittete Schöne, kann man leicht an Blick, Miene, Bewegungen, Sprache und Ton, an Kleidung, Gebärden, Gang und so weiter erkennen. So wie sich die Ausschweifung, der Unverstand, die Unsitte in eben diesen Dingen nicht selten enthüllt. Die Anstandslehren leiten nicht nur zum Verhalten nach den Regeln einer konventionellen Anstandsnorm an, sondern eben auch zu einer damit verbundenen idealen Geschlechterperformance für den gebildeten Mann und für die gesittete Schöne. Und damit wirken sie eben stabilisierend auf das dichotomische Geschlechterverhältnis zurück. Für den Mann und die Frau wird ein gegensätzlicher Tugendkatalog festgeschrieben, der in der jeweiligen Aktio, also der Redeweise, zur Darstellung gebracht werden soll. So empfiehlt Siede dem Mann Gesundheit, Kraft, Mut und Unverzagtheit, fester, edler Sinn, ein ernster, gebildeter Anstand, Geisteskühnheit, Raschheit, Feuer, Unternehmungsgeist sind die Schönheiten des Mannes. Wenn Stärke, Kraft und Mannheit seinen Arm, seinen Gang, seinen Ton belebt, dann hat er in den Augen des Weibes körperliche Schönheit, und darüber soll dieses Kapitel Bemerkungen und Regeln geben. Und der Frau empfiehlt er stattdessen Ausdruck und Interesse des Gesichts, Reiz und Anmut der Bewegungen, Grazie des Betragens, also Anstand, gute Lebensart, Sittsamkeit, Solidität, Schamhaftigkeit, Höflichkeit, Naivität, Natürlichkeit, munteren Sinn, Freundlichkeit, edle, feine Manieren, angenehmen Ton der Sprache, schönen Gesang, Herzlichkeit im Umgange und Bescheidenheit. Diese gegensätzlichen Tugendkataloge und damit einhergehenden Kommunikationsideale sind uns aus dem 18. Jahrhundert wohl bekannt und dennoch scheinen sie immer in Gefahr. Die Vorgabe, wie genau sich der Mann, wie die Frau sich zu zeigen hat, befindet sich, so wird in Siedes Ratgebern deutlich, um 1800 in einem unabgeschlossenen, umstrittenen Prozess der Definierung. Siede beobachtet ihm gefährlich erscheinende Vermischungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und arbeitet selbst an einer konzisen Grenzziehung. Er warnt sowohl den Mann vor Verweiblichung als auch die Frau davor, Männlichkeit zu affektieren. Beides erscheint ihm offensichtlich in seiner näheren Umgebung sichtbar, ja sogar Mode zu sein. An prominenter Stelle im letzten Absatz des Leitfadens für Anstand, Solidität, Reiz, Grazie und weibliche Schönheit ruft sie die Frau emphatisch dazu auf, sich seinem Weiblichkeitsideal gemäß zu verhalten. Folgen Sie nicht der Mode derer, die Männlichkeit affektieren. Da sanfte, nur nicht tändelnde Weiblichkeit den Männern als einer der gefälligsten Reize erscheint. Glauben Sie doch nie, durch die stärkeren Manieren des Mannes zu reizen. Sanftheit, feinere Empfindung, edle Weiblichkeit ist es eben, was sie in ihrem Geschlecht so hebt, als uns Männer Entschlossenheit und Standhaftigkeit. Jenes macht sie zu unseren Bildnerinnen, dieses uns zu ihren Beschützern. Suchen Sie ein edles Mädchen, ein edles Weib zu sein und verbinden Sie mit dieser Herzensgüte ein feines, höfliches, angenehmes Betragen. Dies sind Reize, welche weit über die Zeit der Körperschönheit hinausgehen. Sede ruft dazu auf, Frau zu sein. Frau sein, so wird lesbar, ist eine Frage der Performance, nicht der Biologie. Die Performance von Weiblichkeit wird definiert durch die Abgrenzung gegenüber einer Performance von Männlichkeit, die zwar als Möglichkeit aufscheint, jedoch verworfen wird. Durchgesetzt wird dieser Imperativ zu weiblicher Performance mit dem Bezug auf das männliche Publikum, also den Blick des Mannes auf die Frau. Nur die dem weiblichen Anstand gemäße Performance erwecke Gefallen, konstatiert Siede. Und gefallen wollen ist ja nun das der Frau ultimativ zugeschriebene Ziel. Ebenso vehement wie Siede vor einer Verhärtung oder Vermännlichung der Frau warnt, argumentiert er übrigens vor einer Verweichlichung oder Verweiblichung des Mannes. Das Rousseau'sche Ideal der gegenseitigen Anziehung, das auf der passiven Schwäche der Frau und der aktiven Eroberung des Mannes beruht, taucht hier wieder auf. Siede setzt seine Grenzziehung persuasiv durch, indem er die Vermischung der Geschlechter, den verweiblichten Mann, der Lächerlichkeit preisgibt. Nehmen Sie daher als Mann jene Weiblichkeiten, womit so mancher sehr unrecht sich zu empfehlen glaubt, nicht zu sich hinüber. Als das schmachtende, zu zärtliche Wesen, die kränkliche, oft tändelnde Weichlichkeit und eine übel angebrachte, unzeitige Schüchternheit. Die faselnden, süßen Herren, die butterweichen, erschlafften Männerchen, die superfeinen, zuckersüßen Figuren, die nur immer in der Luft ihrer Riechfläschchen, ihrer Pomaden und ihres wohlriechenden Puders leben, sind dem solideren Frauenzimmer ein Gräuel. Parfüm, Pomade, Puder und Schminke, all diese höfisch weiblich kodierten Schönheitsmittel seien für den bürgerlichen jungen Mann verächtlich. Stattdessen Sonnenbräune, ein muskulöser, abgehärteter Körper und vor allem eine Aktion nach den Regeln des Anstands bewirken die eigentliche, Zitat, Männerschönheit. Rhetorik macht den Mann schön und die Frau. Er ist der ausgebildete, geformte, regelkonforme Körper, der sich mit dem durch Wissen und Übung erworbenen Anstand bewegt, kann als schön wahrgenommen werden. Ein solcher ästhetischer Körper darf nicht androgyn, er darf nur männlich oder weiblich sein. Gegen eine Vermischung schreiben die Anstandslehren vehement an. Deutlich geworden ist, die Anstandslehren leiten zu einer geschlechtsspezifischen Performance an. Worin genau zeigt sich denn nun Männlichkeit bzw. Weiblichkeit? Besonders wichtig ist, wie gesagt, Gestik und Stimmführung. Und auf diese beiden möchte ich jetzt nochmal kurz eingehen. Und zwar ist es so, dass die Frau vor allem Bescheidenheit signalisieren soll und dass sie insofern eine weniger raumgreifende Aktio zeigen soll als der Mann. Und dieses Diktum, dass die Frau sich weniger Raum für sich selber nehmen soll, das ist etwas, denke ich, das wir vielleicht bis zu heutigen Diskussionen über Mansplaining noch kennen. Diese den weiblichen Anstand eigentlich bestimmende Sittsamkeit setzt denn auch überhaupt den weiblichen Bewegungen und Wendungen, selbst der Miene und dem Tone, ein eingeschränkteres Maß als dem männlichen Geschlecht. Stellungen, die bei dem Mann anständig frei sind, werden bei dem weiblichen Geschlecht frech genannt. Dahin gehört zum Beispiel das Zurückwerfen des Kopfes, das etwas weite Vorsetzen des Fußes, das Stemmen eines Armes in die Seite, das Schlagen der Hand vor die Brust bei Beteuerungen, sowie denn auch der weibliche sittsame Anstand, das viele Gestikulieren mit den Händen bei dem Sprechen, das zu geschwinde Gehen oder wohl gar zu unsittliche Laufen, das zu schnelle Sprechen, den kühnen, unternehmenden Ton, selbst ein zu großes und mannigfaltiges, prätendierendes Mienenspiel nicht leidet. Sittsamkeit und Bescheidenheit ist das wahre Gepräge des weiblichen schönen Anstandes. Die genaue Beobachtung und die exakte Beschreibung der Unterschiede zwischen den Anforderungen an die Geschlechter, die Siede hier unternimmt, sind bemerkenswert. Sie machen deutlich, mit welchem großen Interesse die Anstandslehre gesellschaftliche Urteile über geschlechtsspezifisches Verhalten aufgreift und festschreibt. Dabei wird die gleiche Aktio, und das finde ich so interessant, ist wirklich die gleiche Aktio, die für den Mann passend ist, wird für die Frau als unpassend verworfen. Die weibliche Aktie ist besonderen Restriktionen unterworfen und wird unter dem Deckmantel von Sittsamkeit und Bescheidenheit zu einer weniger raumgreifenden und weniger selbstbewussten Erscheinungsweise gezwungen. Selbstbewusstes Auftreten in der Öffentlichkeit, das um 1800 zu einer Grundvoraussetzung für rhetorische Auftritte ebenso wie berufliche Erfolge des Bürgers wird, ist ihr versagt und wird als unanständig markiert. Die Beschränkung der Frau auf den häuslichen Raum, den kleineren Rahmen, entspricht auch insgesamt einer Beschränkung ihrer Aktio auf ein kleineres Maß, eine engere Gestik, geringfügigere Mimik und bescheidenere Stimme. Die Anstandslehren bieten damit auch eine Anleitung zur Verinnerlichung und Verkörperung der gesellschaftlichen Ordnung. Und zwar eine Ordnung, die dem männlichen bürgerlichen Subjekt eine hegemoniale Stellung einräumt. Der Ausschluss von Frauen aus öffentlichen Ämtern und vom Zugang zu ökonomischer und politischer Macht wird sozusagen körperlich eingeprägt. Neben der Gestik ist die Stimmführung für die Geschlechterperformance besonders wichtig. Dabei interessiert die Anstandslehren vor allem, welche Affekte und Eigenschaften die Stimme des Mannes anders als der Frau ausdrücken sollte. Während der Mann höflich, aber zugleich bedacht und bestimmt, rasch und kühn sprechen soll, ist die Frau wieder gänzlich auf den bescheidenen Ton und auf die Bescheidenheit festgelegt. Der Ton sei bei unserem Geschlecht sanft, schreibt Amalie von Wallenburg, mild und weich und deute auf innere Güte, Bescheidenheit, Sittsamkeit, Gefälligkeit und Liebe hin. Falle nie in den schmachtenden, zärtelnden, fast weinerlichen Ton der Empfindsamen. Ein gravitätischer, pathetischer Ton, besonders wenn die Gedanken und Gefühle, welche diese Worte bezeichnen, in denen er ruht, Kleinliches und Unwichtiges betrifft, machen lächerlich. Wenn eine Jungfrau der Frau schreiend, kreischend, heftig redet, so dient es nicht zu ihrer Empfehlung. Auch durch den Ton der Stimme kann man es anderen kundtun, ob man gebildete oder ungebildete Sitten hat, ob man das Anständige zu beobachten weiß oder nicht. Nichts an der weiblichen Stimmführung darf darauf hindeuten, dass die Frau ihren eigenen Worten Gewicht verleiht. Während der Mann bedacht und bestimmt sprechen soll, verbietet die Bescheidenheit der Frau die nachdrückliche Behauptung ihrer eigenen Meinung. Der Ton der soliden, schreibt Siede, ist, also der soliden Frau, ist vorzüglich, herzlich, ergeben und gefällig, voll Anstand, Nachgeben und Höflichkeit. Er klingt nie behauptend, sondern nur, wenn die solide ihre Meinung über etwas sagen soll, vermutend. Und so, als ob sie es dem Urteile und der Abwägung der Klügeren überlasse und ihre Meinung ihrer Prüfung gleichsam unterwerfe. Der solide Ton ist bescheiden und ohne Prätension. Er ist im Gespräch nicht etwa immer gleich nachdrücklich, ergibt sich, wie schon gesagt, nie ein zu großes Gewicht, um nicht eigenliebig oder gelehrt scheinen zu wollen. Der Text macht durchaus deutlich, dass Bescheidenheit eine rhetorische Strategie ist. Es geht darum zu klingen, als ob die Frau bescheiden sei. Das Ziel der Strategie ist jedoch zu gefallen und eben nicht zu überzeugen. Und damit dient die Bescheidenheit, diese nun weiblich gegenderte Tugend, nicht mehr der Erhöhung der Glaubwürdigkeit des Redners wie in der antiken Rhetorik und noch bei Knigge, sondern sie vernichtet jegliche Möglichkeit der Rednerin, etwas in eigener Sache überzeugend vorzutragen. Denn wenn die Frau nicht nachdrücklich ihre Meinung vertreten darf, kann sie wohl kaum andere von einer Sache überzeugen. Übrig bleibt der Frau in einem tautologischen Rückschluss nur die Möglichkeit, andere von sich und nicht von der Sache zu überzeugen, indem sie eben durch ihre Bescheidenheit gefällt, was wiederum die topische Zuschreibung bestärkt, gefallen zu wollen, sei das natürliche Ziel der Frau. Der bescheidene, vermutende Tonfall, so könnte argumentiert werden, ergibt sich aus der spezifischen Redesituation der Konversation, die Ende des 18. Jahrhunderts zum Ziel hat, alle Gesprächsteilnehmer gleichermaßen zufriedenzustellen. Sie erinnern sich an die Metapher des Glanzes, der sich über die gesamte konversierende Gesellschaft verteilen soll. Allerdings macht die Lektüre der Anstandslehren deutlich, dass diese Anforderung nicht allein der Redesituation geschuldet, sondern eben in hohem Maße genderspezifisch ist. Denn explizit ist es dem Mann gestattet, bestimmt seine Meinung zu vertreten. Für die Frau gäbe es jedoch schlichtweg keine Gelegenheiten, so macht Siede klar, einen, Zitat, bedachtsam überlegten, bestimmten Ton anzubringen, ohne dass sie entweder affektiert, närrisch und theatralisch erscheine oder aber zu laut wirke. Ihr Ton wird als prahlend und rechtschaberisch wahrgenommen, wenn er sich zu viel Gewicht beim Sprechen gibt, was leicht wie egoistische Eigenliebe und vulgar wie gelehrter Dünkel erscheint, der an dem zweiten Geschlecht verächtlich ist, schreibt Siede. Wieder unterscheidet sich die Wirkung der gleichen rhetorischen Mittel, also bestimmt sprechen wirkt beim Mann bestimmt und bei der Frau wirkt es affektiert, rechthaberisch, übertrieben, zu laut. Es ist das zweite Geschlecht, dem weder Gelehrsamkeit noch gewichtige Worte zugestanden werden. Von jeglicher Überzeugungskraft entbunden, löst sich die Rede der Frau in ästhetisches Wohlgefallen auf. Der Klang ihrer Stimme ist angenehm, dem Ohre schmeichelhaft und die Gedanken und Gefühle, die sie mit gewählten Worten bezeichnet, umschweben uns wie liebliche Geister und fachen in uns Wohlgefallen, Vergnügen und Beifall an. Die Bescheidenheit, zu der möchte ich noch kommen, das ist eine Kategorie, die für die weibliche Rhetorik vom 18. bis ins 20. Jahrhundert hinein wirksam bleibt und die kaum genug hervorgehoben werden kann. Der körperliche Anstand, so machen die Anstandslehren deutlich, sollte sich zwischen den Geschlechtern unterscheiden und es ist der weibliche Anstand, der sich besonders eben durch die Bescheidenheit auszeichnen muss. Schon Wenzel meint 1801, den Mann kleidet das unternehmende Wesen, das frei sich ankündigen in seinem Anstand. Beim Frauenzimmer gefällt dies aber nicht. Hier müssen Bescheidenheit, sittliche Zurückhaltung und Schamhaftigkeit in Mienestellung, Ton, Gang, Bewegung und Wendungen herrschen. Und Amalie von Wallenburgs Darstellung von 1824, da scheinen sich diese Dichotomien sogar noch verschärft zu haben und verfestigt. Ein weiblicher Anstand ist der, welcher den Gesetzen des Schicklichen, Wohllauten, des Einnehmenden und Gefallenden entspricht und milde Bescheidenheit, Zartheit, Weichheit, Scham und eine liebenswürdige Schüchternheit ausdrückt. Der männliche Anstand zeigt uns dagegen Mut, Selbstvertrauen, Dreistigkeit, Kraft und gebietende Würde. Im beginnenden 19. Jahrhundert wird die körperliche Rede explizit gegendert. Bescheidenheit und Dreistigkeit, Schüchternheit und Selbstvertrauen werden zu diametral entgegengesetzten weiblichen und männlichen Redeidealen. War die Bescheidenheit in der Rhetorik der Antike ebenso wie noch bei Knigge eine geschlechtsneutrale Tugend, die strategisch in der Rede eingesetzt werden konnte, um die Gunst des Publikums zu gewinnen, wird die Bescheidenheit im beginnenden 19. Jahrhundert eine der Frau zugeschriebene natürliche Eigenschaft. Und das bedeutet gleichzeitig, für den Mann ist jetzt das Ende der Bescheidenheit eingeläutet. Mut, Selbstvertrauen, Dreistigkeit und gebietende Würde treten an seine Stelle. Ich habe gezeigt, wie die im Verlauf des 18. Jahrhunderts polarisierten Geschlechtscharaktere in die Anstandslehren eingehen, dort im Rahmen geschlechtsdifferenzierter Modelle einer angemessenen Aktio verhandelt und an normativ bestimmte Redeweisen gebunden werden. Unter der Dauerbeobachtung einer blickgeschulten Gesellschaft, so stellen die Anstandsbücher dar, wird die anständige Performance von Geschlecht zur rhetorischen Aufgabe. Die rhetorische Situation dehnt sich auf jegliche gesellschaftliche Begegnung aus und die Frage, wie Redner und Rednerinnen ihr Inneres durch ihr Äußeres sichtbar darstellen können, beschäftigen die Anstandsbücher. Und dabei wird ja nun Männern und Frauen ein unterschiedliches Ziel zugeschrieben. Männer wollen sich geltend machen, Frauen wollen gefallen. Das habe ich mehrfach beschrieben. Und auf dieses Gefallenwollen möchte ich jetzt noch mal kurz eingehen. Siede zitiert dazu in seinem Anstandsbuch für Frauen ein Lied, dessen erste Strophe lautet: Liebenswürdig möchte ich sein, jedermann gefallen. Doch wie nimmt man Herzen ein? Wie gefällt man allen? Diese Verse bringen das Ziel weiblicher Rhetorik um 1800 akkurat auf den Punkt. Gefallen zu wollen, wird der Frau als natürliche Zielsetzung zugeschrieben. Aufblühende Mädchen, Ihnen allen weicht dieses Buch. Sie fangen die schöne Blütenzeit des Lebens an und es muss Ihnen natürlich Wunsch und Bestreben sein zu gefallen. So beginnt Siede seinen Anstandsratgeber. Und gefallen tut man eben nicht durch seine Schönheit, durch seinen Körper, sondern durch den schönen Anstand, also durch eine ästhetische Redeweise, die diese körperliche Schönheit erst zur Geltung bringt. Dieses Gefallenwollen ist aber jetzt nichts. Also ich habe ja beschrieben, dass es der Frau zugeschrieben wird als etwas, das sie anscheinend natürlicherweise tun möchte. Und dass hinter dieser Zuschreibung auch eine gewisse Gewalt verborgen ist, das möchte ich jetzt noch an Wallenburgs Anstandslehre zeigen. Da ist es nämlich nicht mehr so ein unschuldiges, natürliches Bestreben zu gefallen, wie es Siede dargestellt hat, sondern wirklich eher eine weibliche Pflicht gegenüber einer argusäugigen Öffentlichkeit. Ich zitiere Wallenburg: Wir betrachten die Glieder einer Gesellschaft wie Wächter. Und wenn wir auf der einen Seite alles tun, um ihnen zu gefallen, so meiden wir auf der anderen Seite, um ihnen nicht zu missfallen, jeden Verstoß gegen den Anstand. Wallenburg inszeniert eine bedrohliche Überwachungsgesellschaft, die ungefälliges, nicht normkonformes Verhalten mit dem Ausschluss verurteilt. Der gesellschaftliche Blick erscheint allumfassend. In Gesellschaft, zu Hause, ja selbst auf Reisen oder ganz allein funktioniert der kontrollierende Blick als disziplinierendes Moment. Damit bin ich am Ende des 18. Jahrhunderts und möchte noch mit einem kurzen Ausblick schließen. Und zwar nicht gleich in die Gegenwart springen, sondern einen Zwischenstopp in den 50er Jahren machen, wie auch immer das passiert ist. Vorhin war das noch richtig in meiner PowerPoint rum. Jetzt hat es sich gedreht. Aber Sie können es vielleicht auch so erkennen. Sie sehen oben eine große Bankettgesellschaft und unten sehen Sie einen Herrn, der höflich einer Dame den Stuhl zurechtrückt. Und darauf steht, dass einmal eins des guten Tons ist der Schlüssel zu Glück und Erfolg im Leben. Egal, ob in der Gesellschaft oder zu Hause. Einfach immer. Gertrud Oheims einmal eins des guten Tons, immens erfolgreich, wie Sie hier sehen können, 64 Auflagen bis 1971, 1.447.000 gedruckte Exemplare. Also ich finde das auch als Literaturwissenschaftlerin ganz interessant, wenn man mit solchen Gebrauchstexten beschäftigt, auf die ja oft herabgesehen wird. Also die literarischen Texte, mit denen wir uns beschäftigen, erreichen in der Regel nicht so eine Verbreitung. Ich möchte Ihnen eine Karikatur zeigen, die Sie hier rechts im Bild sehen. Und darunter steht, die Frau sollte auch im Berufsleben stets Frau bleiben. Und der Witz ist, dass wir auf den ersten Blick überhaupt nicht mehr erkennen, was an dieser Karikatur so schockierend ist, weil es uns so selbstverständlich vorkommt. Ja? Wir sehen irgendwie eine Frau, die auf Augenhöhe neben dem Mann steht, die eine Hose anhat, raucht, eine Brille auf, hat kurze Haare. Vergleicht man die allerdings mit dem Weiblichkeitsideal, das ansonsten so dargestellt wird in diesem Buch, dann erkennt man, dass es eigentlich das Ideal ein anderes ist. Hier wird nämlich dazu aufgerufen auf der linken Seite, wie viel freundlicher beginnt der Arbeitstag doch für den Mann, wenn seine Frau am Frühstückstisch frisiert und adrett gekleidet ist. Damit ist klar, dass sie definitiv nicht arbeiten geht, aber für ihn trotzdem natürlich sich adrett kleiden soll. Und auf der rechten Seite wird die Dame dazu aufgefordert, doch auch die Farbe ihrer Haare auf die Tönung der Kleidung abzustimmen, was ich auch eine ganz großartige Idee finde. Also es ist schon sehr weit von uns weg. Und jetzt mit diesem Blick möchte ich nochmal zurückkommen auf diesen Anspruch, die Frau sollte stets Frau bleiben. Die Frau sollte auch im Berufsleben stets Frau bleiben. Ich meine, was soll sie denn sonst tun? Sie wacht ja nicht irgendwann morgens auf und ist irgendwas anderes oder ein Mann. Mit diesem Imperativ maßt sich die Anstandslehre ja schließlich die Macht an, eine Norm zu formulieren. Eine Norm, der es um die Wahrung einer Geschlechterdifferenz geht, und zwar einer dichotomischen Geschlechterdifferenz. Und zwar auch jetzt noch 1955 bis 1971, wenn dadurch, dass immer mehr Frauen aus der häuslichen Sphäre in der Bundesrepublik heraustreten, in der DDR haben wir natürlich nochmal eine andere Situation, und arbeiten gehen. Dann Frau Oheim, Frau Dr. Oheim beobachtet, Zitat, wenn man nämlich einmal weibliche Berufstätige in Büros, Fabriken oder anderen Betrieben beobachtet, wird man feststellen, dass sehr viele sich offensichtlich bemühen, ihren männlichen Kollegen nicht nur leistungsmäßig, sondern auch in der äußeren Form des Benehmens gleichzukommen. Sie reden in einem mehr als burschikosen Ton. Sie stellen in Haltung und Bewegung den weiblichen Charme hinter männlich wirkender Nonchalance völlig zurück. Sie sehen ihr Ziel darin, dass der Jargon der Männer auch der ihre sei. Das ist also abschreckend gedacht. Frau bleiben bezieht sich also auf diese äußere Form. Man soll Frau bleiben bedeutet im Grunde mehr oder weniger, man soll weiterhin eine in der Tradition von Knigges Aufklärungslehre und dem Kommunikationsideal des 18. Jahrhunderts stehendes weibliches Rede- und Verhaltensweise an den Tag legen. Und diese offenkundige Verknüpfung von Redeauftritt und Geschlechterperformance hat mich interessiert, die ich Ihnen mit meinem Gang von Knigge bis Wallenburg heute näher bringen wollte und hat eben gezeigt, dass beiden Geschlechtern unterschiedliche Kommunikationsziele in der Konversation zugeschrieben werden. Von der Frau wird gefordert, Bescheidenheit, Weichheit, Schüchternheit zu signalisieren und Gefallen zu erwecken und vom Mann Mut, Selbstvertrauen, Kraft und Würde anzuzeigen und sich geltend zu machen. Und dieses Gefallenwollen, diese Verengung der Wirkung weiblicher Rede auf die Delectatio wird natürlich spätestens dann problematisch, wenn die Frau aus diesem häuslichen Bereich hinaustritt, in die Welt des Berufslebens, in die öffentliche Welt hinaus. Und dieser Konflikt wird sichtbar, aber von den Anstandslehren nicht gelöst. Vielmehr hält der Ratgeber auch in beruflichen Redesituationen weiterhin dazu an, dass die Frau eine weibliche, gefällige, anstatt Geltung beanspruchende Redeweise an den Tag legen soll, dass manchmal freundliche Blicke und ein bisschen strategisch gezeigte Hilflosigkeit die Frau doch auch in beruflichen Kontexten weiterbringen würden. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum diese Anstandslehre ab 1971 nicht mehr aufgelegt werden konnte, weil einfach klar wurde, dass strategische Hilflosigkeit für die Frau in beruflichen Situationen nicht immer der erfolgversprechende Weg sein kann. Und daraufhin dann in den 1980er Jahren sind dann Rhetoriken erschienen, die tatsächlich auch versucht haben, Rhetoriken speziell für Frauen, Frauen einen männlich konnotierten Redestil verfügbar zu machen. Wobei es eben immer bei diesem Problem bleibt, dass auf der einen Seite die Frau einerseits ihr Geschlecht angemessen darstellen muss, damit sie anerkannt wird, damit sie Anerkennung findet und auf der anderen Seite eben Geltung erlangen muss in beruflichen Situationen, damit eigentlich eben etwas tun muss, das männlich konnotiert ist. Und zu diesem Doublebein könnte ich jetzt auch noch zwei Gegenwartsbeispiele noch beifügen, aber ich glaube, wir starten jetzt eher noch mit einer Fragerunde. Was hat die öffentliche Rede mit dem Geschlecht zu tun? Diese Frage hat sich die Germanistin und Kulturwissenschaftlerin Lilli Tonga-Erck gestellt in ihrem Vortrag Umgang mit Frauenzimmern, Anstand und Geschlecht um 1800. Gehalten hat sie ihn am 4. Dezember 2019 im Rahmen der Ringvorlesung an der Freien Universität Berlin über Knickes Buch über den Umgang mit Menschen. Online bei uns findet ihr weitere Vorträge aus dieser Reihe. Natürlich hat mich auch noch interessiert, welche beiden aktuellen Rhetorik-Ratgeber sie da am Ende meint und habe das bei ihr nachgefragt. Sie empfiehlt Rhetoriktraining für Frauen von Ute Höfer aus dem Jahr 2007 und Rhetorik für Frauen, selbstbewusst und richtig vorbereitet jede Gesprächssituation meistern. Das kommt von Barbara Schlüter und stammt aus dem Jahr 2006. In diesem Sinne, unabhängig vom Geschlecht, macht euch geltend und falls ihr da keinen Bock drauf habt, lasst es euch einfach gut gehen. Katja Weber bedankt sich für euer Interesse. Auf bald! Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.